Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen, wir haben eine neue Folge Codewort Popkultur für euch, die Folge 6. Heute stelle ich einen Podcast vor, den ich neu entdeckt habe und mich sehr darüber freue, der sich auch um Popkultur dreht. Und zwar heißt er Seriously, das Wort quasi geschrieben, aber nur ohne Vokale und dann einfach das Y am Schluss. Also das ist dann der einzige Vokal, der drin ist. Aber ich mache es euch auch nochmal in den Blogbeitrag als Link. Und was mir sehr daran gefällt, ist, dass die einfach spannende Sachen sagen. Also es sind zwei Frauen vom New Statesman. Das ist eine Online-Zeitschrift, die in England stationiert ist. Und die beiden, Caroline und Anna, diskutieren in jeder Folge so drei Sachen. Und die Folgen gehen so 30 Minuten bis eine Stunde. Und das heißt, so die einzelnen Sachen bekommen nicht mega viel Zeit. Das ist zum Beispiel ein ganz anderes Format als Digital Drift oder School of Movies, die halt so 2 Stunden lang einen Film besprechen. Aber in diesen 20 Minuten oder Viertelstunde, die so ein Buch oder ein Comic oder ein Film jeweils besprochen wird von Caroline und Anna, finde ich, sagen sie sehr interessante Sachen. So, also sie geben zum einen gleichzeitig einen allgemeinen Eindruck von den Sachen und trotzdem dann auch teilweise schon wieder sehr spezifische Ideen, die sie dazu hatten. Und ich glaube, wenn man Nuria, also meinen Podcast, genießt oder gerne hört zumindest, dann könnte einem das auch gefallen, weil sie über alles Mögliche reden, so aus derselben Nische und auch noch ein bisschen weiter gefasst. Also jüngste Folgen sind zu Moana oder Vaiana, wie es in Deutschland heißt, oder zu Sherlock, zu allen möglichen Netflix-Serien, zu Büchern und Musik, Doctor Who oder alles Mögliche, auch Filme, über Hail Caesar zum Beispiel. Also es hat wirklich mega viel unterschiedliche Sachen. Und dadurch, dass jetzt aber nicht jeweils immer mega lange drüber geredet wird, finde ich, kann man auch ganz gut eine Folge hören, in der Sachen vorkommen, die man selbst nicht kennt. Und dann bekommt man zum Beispiel Lust darauf. Also ich schaue jetzt dank Seriously die neue, oder nicht die neue, für mich neue Serie, Netflix-Serie Lovesick, wo ein junger Mann quasi Chlamydia diagnostiziert bekommt und in Kontakt treten muss mit all seinen vergangenen sexuellen Partnerinnen. Und in diesem Prozess über sein Leben anfängt nachzudenken. So. Und das klingt etwas weird, aber es ist echt eine sehr schöne Serie und wunderbarer Humor. Also so eine Mischung aus Slapstick und Wortwitz. Aber Slapstick auf einer sehr geschichtenbasierten Ebene. Also es ist nicht so, dass irgendwie es nicht reinpasst. So als nicht Slapstick-Comedy an und für sich, aber es passiert halt auch sehr viel Körperhumor. Also irgendeinmal liegt ein Typ in der Tiefkühltruhe im Supermarkt oder so. Und es passt dann aber sehr gut in die Geschichte rein. So, also diesen Podcast und die Serie kann ich euch sehr empfehlen. Und wie gesagt, ihr findet den Link dann im Blogbeitrag. Also Seriously hört sich wirklich so an, die schaue ich mir dann auch, werde ich auch abchecken. Ja, das also wollte ich dir nämlich auch sagen. Also das könnte dir echt gefallen und es ist mega vielfältig. Und es ist eine super Quelle, um neue Sachen zu entdecken. Ja, das freut mich. Ja, genau. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, ist, die beiden hatten auch eine Folge, in der sie über La La Land gesprochen haben. Und ihnen hat es sehr gut gefallen. Und ich musste nochmals an unsere Folge zurückdenken, wo wir beide, ohne den Film gesehen zu haben, was uns ja sowieso leid getan hat, über den Film gesprochen haben. Und wir ja eher negativ gesprochen haben, was ich auch immer noch nachvollziehbar finde. Ich hatte wirklich nicht so Bock, den zu sehen. Und die Kritiken, die ich dann gelesen habe, konnte ich auch nachvollziehen. Aber um die Sache abzurunden, mache ich jetzt in den Blogbeitrag einen Link zu der Folge von Seriously, wo sie sehr positiv drüber sprechen und so die Stärken herausstellen. Und den Podcast von Overinvested, die den Film sehr kritisch gesehen haben, um quasi einfach nochmals abzurunden, dass weder Nuria noch ich den Film gesehen haben. Und das wären jetzt zwei Podcasts von Leuten, die ihn wirklich gesehen haben und quasi aus beiden Richtungen darüber sprechen. So, und dachte ich, dass wir das noch nachliefern. So, genau. Und bei dir habe ich gehört, dass du noch wartest, gell? Aber dass du gerade Mass Effect spielen bist. Genau, Mass Effect Andromeda, das ist der neueste Teil der Mass Effect Franchise. Der allerneueste Teil. Ist genau. Das dann, also ich habe ja nur damals mitgekriegt, dass irgendwie das Ende von Mass Effect von der Trilogie, der dritte Teil war sehr das Ende kontrovers, ja. Genau. Da gab es einen riesen Fan-Kontroverse. Und ist es jetzt einfach so, dass eine neue Geschichte im selben Universum beginnt? Oder was ist jetzt das neue Spiel? Genau, das kann man so, das kann ich schnell erklären. Also eben der Titel Andromeda, es geht darum, dass halt eine Gruppe von Menschen und eine Gruppe von den anderen Alienspezien sozusagen auswandern. Sie reisen zur Andromeda-Galaxie, um dort eine neue Welten zu entdecken und dort neu anzufangen, dort dann zu leben. Also sie können nicht mehr zurück, weil das ist ja dann eine riesige Strecke und sie waren dann auch, sind 600 Jahre lang in Stasis, in Kirostasis, also eingefroren, um diese Reise zu überleben. Also spielt das eigentlich von der Storyline, von der alten Trilogie, 600 Jahre in der Zukunft und sie haben keinen Kontakt mehr zurück zur Milchstraße. Also deswegen, das haben sie eigentlich geschickt gelöst, weil bei Mass Effect 3 gibt es eben verschiedene Enden, die wirklich vom Prinzip her ganz verschieden sind. Und dann konnten sie das halt so lösen, ja, ist ja egal, welches Ende man in seiner Geschichte, wo man durchspielt, gewählt hat. Die neuen Charakter, die neue Geschichte spielt 600 Jahre zeitlich versetzt und dann noch irgendwie Millionen Lichtjahre, weiß nicht wie viele, entfernt. Also deswegen ist es wirklich abseits. Und es gibt schon Hinweise auf die alte Trilogie, irgendwie Charakter, die erwähnt werden oder sogar irgendwie über Audiologs man sie hört oder geschichtliche Aspekte, aber es ist eben sozusagen egal, was man in der alten Trilogie alles erlebt hat, was für Entscheidungen man getroffen hat. Die haben dann keinen Einfluss darauf. Okay. Also es ist wie neu, ja. Aber bisher gefällt es dir? Ja, ich finde es, ich habe Freude dran. Ich liebe die Mass Effect-Welt, mit den, wie sie das aufgebaut haben, mit diesen verschiedenen Alienspezien, die Kräfte, die Kampfarten, also es ist halt doch noch ein Rollenspiel, das auch ein Shooter ist. Das spricht mich sehr an, ich fühle mich da sehr wohl und dann halt auch immer, dass man immer ein Spiel zu einerseits, immer, dass man irgendwie muss kämpfen, aber dann gibt es auch ganz, ganz viele Stunden, wo man nur zuhört und Dialogoptionen auswählt. Das ist typisch Mass Effect, dass man dann einfach eine halbe Stunde lang nur mit all diesen Charakteren redet. Und das ist hier auch wieder ganz schön gemacht und ich finde auch die neue Gruppe von Charakteren, mit denen man dann unterwegs ist, super. Und wie es designt ist und so, habe ich sehr viel Freude dran. Was anders ist, dass es jetzt mehr Exploration, Open World Prinzip mäßig ein Game ist. Also man hat nicht einfach immer schön eine Mission nach der anderen. Also die gibt es schon auch, aber man ist dann auch einfach auf einem Planet und hat irgendwie 100 Nebenmissionen, die man machen könnte. Und jedes Mal, wenn man irgendwo durchfährt, gibt es wieder eine neue Mission, die man irgendwie entdeckt oder einen neuen Charakter, mit dem man reden kann. Also es ist extrem voll, was ja auch positiv ist. Dann kriegt man fürs Geld viel zurück. Ich bin aber zum Teil dann schon ein bisschen überrumpelt. Dann ist man auf einem neuen Planet und dann sieht man einfach überall irgendwelche Nav-Points, Navigationspunkte, die halt dort nehmen sie und dort. Also es braucht viel Zeit. Es ist wohl, ich glaube, dann schon das längste Mass Effect-Spiel von allen. Ich bin halt doch eher jemand, der gerne lineare Spiele hat, die auch nach vielleicht 20 Stunden oder 10 Stunden mal vorbei sind. Ich bin jetzt schon 30 Stunden an Mass Effect Andromeda dran und habe, glaube ich, erst so ein Drittel durchgemacht. Es ist das ein bisschen anders, aber weil es Mass Effect ist, bin ich auch für das bereit. Aber ich weiß es einfach, ich brauche sicher länger, um es durchzuspielen. Aber es hat immer noch keine lineare Story. Die Hauptmissionen so sind schon klar angegeben. Man kann auch einfach denen folgen. Die Nebenmissionen sind dann nicht, die hetzen einen nicht. Also man kann es auch einfach stehen lassen. Aber ich bin dann immer so, oh nein, dann muss ich ja, das hier könnte man noch machen und das. Aber das man, jetzt weiß, muss jeder Spieler und so, findet das für sich heraus, wie man dann am besten regelt. Aber sonst bin ich sehr positiv eingestellt. Es gab im Vorfeld oder als es gerade rauskam, viele Leute, die kritisch waren, weil die Gesichtsanimationen und Körperanimationen nicht so gut sind. Da habe ich gerade gestern ein Video geschaut von Extra Credits, wo das erklärt wird, wie das bei Rollenspielen so funktioniert, dass die, weil da hat es ja so viel Dialog und so viele Gesprächsszenen, die können das nicht von Hand alles selber animieren. Das gibt dann, ist dann wie so ein System dahinter und dann sieht es halt nicht immer so schön aus, wie zum Beispiel einem Spiel, das nur 8 Stunden geht und wo ganz linear ist. Die können dort wirklich alles mit Motion Capturing schön frisch animieren, während sie hier einfach so eine Systematik dahinter das eigentlich organisiert. Also mich stört es jetzt nicht so, mir ist auch aufgefallen, dass es nicht immer die Gesichtsanimationen manchmal ein bisschen komisch wirken, aber ich weiß halt wieso, dass die Technik dahinter ist halt anders als beim Beispiel Uncharted, das ist dafür bekannt, dass es extrem gute Cutscenes, Animationen hat, aber das ist eben ein Spiel, das 8 Stunden geht und dann ist es vorbei. Ja. Und Mass Effect Andromeda ist 100 Stunden und also nicht 40 Mal mehr Dialoge und ja, so, also das kann man nicht vergleichen. Mhm. Aber es gibt dann immer die Leute, es sieht blöd aus, Mass Effect Andromeda ist voll billig und die Animatoren, da gab es dann auch Probleme, dass die Leute, die bei BioWare, das ist die Firma, die das Spiel entwickelt, belästigt haben, weil sie halt eben dachten, die sind schuld, dass das schlecht animiert wurde. Und guess what, es waren weibliche Entwicklerinnen, die belästigt worden sind in erster Linie. Mhm. Wie konnte das wohl passieren? Da gab es wieder ein bisschen Kontroverse in der Welt der Videogames. Jetzt hat sich es wieder gelegt und schlussendlich ist das ja eigentlich nicht das Wichtigste am Spiel. Deswegen, ich bin positiv eingestellt, ich habe Lust weiter zu spielen. Ja. Genau. Und es war cool, ich habe halt so dann voll mein Frauenteam, also mein Hauptcharakter ist eine Frau, man kann wählen, Mann oder Frau. Und hast halt von deinem Team, die Mitglieder, kann man halt dann, wenn man will, immer nur als Frauenteam unterwegs sein. Und ich finde das dann einfach so, ist so schön. Einfach, cool. Dass das einfach möglich ist, ja. Ist auch so nett. Mir fallen dazu direkt 3 Dinge ein. Das eine ist, ich habe ja ein sehr einfach, Layout, also grafikmäßig sehr einfaches Rollenspiel gespielt auf meinem kleinen Rechner hier. Shadowrun ist eine Serie. Shadowrun Returns. Das ist ein Pen and Paper Spiel, das dann eben auch entwickelt wurde für Computer. Und das ist, ich finde, das sieht so nett aus, ein Rollenspiel. Und du hast, hat eine sehr, ich finde, so eine Lego Optik. Also so sehr mega. Du siehst die Bausteine eigentlich recht gut, dass da aufgebaut ist. Und wenn du dann aber mit Charakteren sprichst, dann erscheint halt immer ein gezeichnetes Bild. Und ich finde das eine sehr schöne, ein sehr schönen Trick, um quasi eine schöne Optik zu haben, aber es halt nicht aufwendig ist. Also nicht datenspeichermäßig so mega aufwendig ist. Das, weil es ist halt ja mega einfach, also die Grafik, also einfach, ich finde, es sieht trotzdem sehr schön aus, aber es ist ja ganz simpel und um dann quasi es trotzdem so schöner darzustellen, hat es dann einfach so ein Standbild, jeweils von der Person, mit der du sprichst, das dann so sehr diese Fantasy, Science-Fiction-Stil im Malen drin hat. So, also nur das fällt mir dazu ein, dass die das so gelöst haben. Das finde ich ganz witzig. Ich glaube, das würde jetzt vom Stil her überhaupt nicht zu Mass Effect passen, so. Aber einfach so, dass man halt auch ein Verständnis dafür hat, so für die, so für die technische Seite hinter dem, was man konsumiert. Das denken wir ja auch immer wieder bei Serien oder so, wenn die Leute sagen, ja, zu irgendwelchen Procedurals, ja, die sind ja mega künstlerisch oder so gar nicht anspruchsvoll oder sowieso, oder Mad Men ist ja die also so im akademischen Bereich, ja, Mad Men, das kann man ja anschauen. Ich mag Mad Men sehr gerne, ist eine super Serie, aber du kannst zu Mad Men nicht bügeln, du kannst auch nicht essen dazu, weil du einfach alles sehen musst. Ja, also war einfach anders. Und Elementary ist eine mega schöne Procedural-Serie und macht mega viele Sachen gut und kann Dinge, die Mad Men nicht kann, also einfach so die Produktionsbedingungen von unseren Medien und spielen eine Rolle und auch wie du es rezipierst. Und eben wie du gesagt hast, also 100 Stunden im Vergleich zu 10 oder 20 ist halt schon natürlich wirkt sich das auf die Mechanik oder die Beschaffenheit von dem, was man sieht, aus. So. Und zweite Sache, Extra Credit, das ist nicht ein Podcast, aber eine YouTube- oder eine Videoreihe, die wir euch auch sehr empfehlen können, wenn ihr euch für Videogames interessiert. Die machen sehr gut erklärte und auch sehr fundierte Videos dazu, wie vieles in der Videogame-Welt funktioniert. Teilweise auch ein bisschen inhaltlich darüber hinaus. Also es kann auch sein, dass man da fündig wird, wenn man jetzt nicht speziell an Videogames interessiert ist. Genau, und da machen wir euch einen Link rein, weil Extra Credits ist echt eine schöne Reihe. Und das Dritte, was mir dazu einfällt, dass diese Fans dann so diese Frauen so blöd belästigt haben. Also ich meine, das ist eine Neverending Story anscheinend. Also Neverending, ich hoffe schon, dass es irgendwann endet. Wozu man ja auch viel recherchieren kann. Aber zu diesen Fan-Response, also diese Fan-Reaktion auf dieses Spiel, hat School of Movies, als es noch anders hieß, auch mal eine sehr schöne Folge gemacht, eine sehr schöne Podcast-Folge eben mit dem Titel Fan Response, wo sie Movie Bob eingeladen haben und eben Dan und Lily von Extra Credit und wo sie halt über so Sachen reden, wo Fans auf ein Medium reagiert haben und was das so ausgelöst hat, positiv und negativ. Zum Beispiel Mass Effect, das Ende von Mass Effect diskutieren sie da auch und wie die Fans darauf reagiert haben. Also das, wenn man sich so ein bisschen für Popkultur und Fankultur interessiert, ist das auch eine ganz spannende Serie. Beleuchtet etwas die problematischeren Ecken, aber ich habe die eigentlich sehr spannend gefunden. Hört die eben, ich habe die, glaube ich, zum dritten Mal jetzt kürzlich wieder gehört. So. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Habe ich alles auch in Extra Credits und diese genau. Folge von School of Movies Digital Drift. Genau. Ich glaube, damals war es sogar noch Digital Gonzone nämlich. Also, Alex. Unglaublich. Oh, die dürfen nicht so oft ihren Titel wechseln. Unglaublich. Nee, das ist echt krass. Und ich finde es irgendwie ein bisschen süß, dass sie jetzt School of Movies heißen, weil ich nehme mal an, dass ihre Tochter, also von Alex und Sharon, jetzt wahrscheinlich auch in der Schule ist und so. Und School of Movies. Und das hört ja immer dann so, der Podcast hört so, School's Out. Und ich denke, so wie ich Alex kenne, dass es quasi erst so die Idee ist, ja, Schule und Lernen kann auch positiv sein und Spaß machen und so. Und ich denke aber trotzdem immer wieder, wenn die Folge so aufhört, School's Out. Und ich denke so, Leute, ich bin gerne zur Schule gegangen oder zumindest gewisse Aspekte davon mochte ich. Aber ich muss jetzt eigentlich nicht mehr irgendwie in die Filmschule gehen. Also so, ich denke immer so, Digital Drift war so ein cooler Name. Warum? Das war perfekt, ich weiß. Oh Gott. Oh, naja. Sie wollten sich jetzt wie nur auf Filme konzentrieren. Das ja. ist dann auch der Gedanke. Ja, okay, genau, stimmt. Weil das einfach besser zu handeln ist. Aber genau. Aber einfach so zu Namen und so. Und ich denke auch immer mal wieder über unseren Namen nach. Ich weiß gar nicht, wir haben das ja nirgends erklärt, aber also diese, also auch wenn, ich finde, man immer wieder drüber nachdenken kann, ja, was meinen wir eigentlich gemeint damit? Also eben so, dass wir diese Agents haben, also Agency mit all diesen tollen Frauenfiguren und gleichzeitig, dass es ja auch ein Schlagwort oder ein Stichwort für den Feminismus ist, dass quasi diese Handlungsmacht und Handlungsspielraum und dass das halt auch wichtige Themen für uns sind. Und ja auch den Raum offen lässt, eben wir haben ja quasi vorausschauend geplant, dass es nicht immer nur um Popkultur gehen muss, was jetzt gerade einfach unser Schwerpunkt ist, aber dass unser Titel ja quasi auch oder unser Name das auch noch diesen Raum freilässt und so, aber so Namen sind schon was Spezielles. So. Und ich bin mal gespannt, ob sie irgendwann dann wieder anders heißen, die beiden. So. Mhm. Genau. Dann war es das jetzt von uns, der Feminist Podcast Agency und zu dieser Folge Codewort Popkultur. Und wir hören uns sehr wahrscheinlich nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat nicht 6.